طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. على سبحة الله. الله segen und halten auf dem edelsten der Geschöpfe Allahs. Wir sind immer noch dabei zu besprechen, was bei dem Friedensvertrag von Hudaybiyah oder bei dieser Auseinandersetzung von Hudaybiyah passiert ist, die letztendlich zu einem Friedensvertrag geführt hat. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das letzte, was wir besprochen hatten, war, dass die Quraysh nach und nach Handelspartner, Leute geschickt hat, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verhandelt haben. Und der letzte war Urwa ibn Mas'ud. Urwa ibn Mas'ud war der letzte, den wir angesprochen hatten, inshallah. Und er hat nachdem er bei den Propheten war, sallallahu alaihi wasallam, den Gefährten, kam er zurück. Das ist natürlich eine stark abgekürzte Sache von dem, was da eigentlich passiert ist. Aber als er den Anblick gesehen hat beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie die Sahaben mit ihm umgegangen sind, hat er gesagt: Ich schwöre bei Allah, ich habe schon Könige besucht. Und ich war auch schon beim Kaiser. Und ich war auch schon bei Chosrau. Und auch beim Negus. Und ich habe noch nie gesehen, dass jemand so verherrlicht wird wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam von seinen eigenen Freunden. Und das weist darauf hin, dass die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam echte Freunde waren, die ihm Respekt erwiesen haben. Denn wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, waren die Sahaba so ruhig, als wäre ein Vogel auf ihrem Kopf. Und das, weil wenn sich bewegt, der Vogel geht weg, logischerweise, ja. Das heißt, sie haben sich nicht bewegt. Manche von ihnen haben nicht einmal die sich getraut, ihn anzuschauen. Sodass, wenn man sie gefragt hat, wie sah der Prophet denn aus, haben sie ihn nicht beschreiben können, weil sie ihn nicht ins Gesicht direkt geschaut haben. Insofern, es gab niemanden, der den Propheten so respektiert hat, wie die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam ihn respektiert haben. Deswegen glauben wir fest, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht nur der edelste aller Gesandten ist, sondern Allah hat ihm auch die edelsten Freunde für einen Propheten gegeben, die man sich vorstellen kann. Insofern sind die Freunde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam besser als die Jünger von Jesus und besser als die Freunde von Moses. Und besser als alle anderen Sahaba der jeweiligen Propheten, die gelebt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran al-Karim so viele zahlreiche Verse erwähnt, die sie loben, und sogar erwähnt, was in ihrem Innersten vorgeht. Und ich erinnere euch nochmal daran, dass wir letztes Mal in Surah Al-Fath 48, Vers 18, Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Das heißt, Allah sagte, Allah ist zufrieden mit den gläubigen Menschen, als sie oder weil sie dir den Treueschwur unter dem Baum geleistet haben. Und so wusste er, was in ihren Herzen ist. Insofern kann niemand sagen, bei den Sahaba speziell, also jeder andere Mensch, wenn er so Gutes macht, du weißt nicht, was seine Absicht dahinter ist. Egal was er macht, weiß nicht, für wen er das gemacht hat, in seinem Herzen, wie sauber sein Herz ist. Aber in Sahaba, sie haben diese Tazkiyah von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, dass auch ihre Herzen sauber gewesen sind. Insofern kann niemand ihnen vorwerfen, dass sie Augendienerei betrieben haben. Also Riya. Und niemand kann ihnen vorwerfen, dass sie Heuchler gewesen sind, weil Allah subhanahu wa ta'ala diesen Spruch, und das Schöne ist auch bei dieser Geschichte von dem Täuscher unter dem Baum, es ist ja so, dass die Überlieferung genau darauf hinweist, dass eine bestimmte Person nicht anwesend war unter dem Baum hat. Deswegen hat niemand von denen, die den Täuschwur geleistet, keiner von ihnen war ein Heuchler. Sondern jeder von ihnen war ein gläubiger Mensch und allen ihnen voran natürlich die vier rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen, also nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali und viele andere, dort anwesend waren, denn sie waren Hunderte. Die Quraysh haben dann einen neuen geschickt, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verhandeln sollte. Und das war Al-Hulais ibn Alqama. Al-Hulais war der Stammesführer der Abyssinier. Abyssinier ist ein Volksstamm. Heutige Gebiet ungefähr von Äthiopien und Eritrea in Afrika. Und diese Abyssinier, da war auch dieser Najashi, der Negus, da war der Führer. Dort sind die Sahaba, die ersten ausgewandert, als sie dorthin ausgewandert sind. Einmal und auch beim zweiten Mal. Und das ist der Negus von Abyssinien, der war ein rechtschaffener Mensch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar für ihn das Totengebet verrichtet, in Abwesenheit seines Leichnams. Auf jeden Fall hat Quraysh dann diesen Hulais geschickt. Und als der Prophet davon erfuhr, dass Hulais kam, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gemacht. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein schlauer Mensch und auch eine Person, die wusste, wie man verhandelt. Und das ist auch sehr wichtig, dass man entsprechend der Person, die vor einem misshandelt, und nicht einfach einen Plan aufstellt und egal wer kommt, man macht ABC durch. Das Volk von Hulais war ein Volk, das bestimmte Rituale in Ehren hielt. Das heißt, bestimmte Rituale in seinem Volk waren etwas ganz Besonderes, galten als etwas ganz Besonderes. Und dazu gehört, dass man die Kamele markiert, brandmarkt und ihnen Halsketten umlegt. Das ist eine Sache, die man macht, zum Beispiel, wenn man ein Opfertier hat und dieses Opfertier zieht man mit sich oder bringt man mit sich lebendig und will es an die Armen der heiligen Moschee verteilen. Dann macht man etwas, man Ish'ar, das heißt, man brandmarkt es. Und man legt ihnen wie Ketten um, Glocken um. Und der Sinn ist, dass sie, wenn eine Person, sollte dieses Tier verloren gehen, dann weiß jede Person, die auf dem Weg nach Mekka ist und dieses Tier sieht, weiß, dass es ein Tier ist, das nach Mekka kommen muss. Das heißt, der nächste Hirte, der mit seinen 100 Kamelen kommt, da nimmt eben dieses eine verlorene, verschollene Kamel eben mit sich und er weiß, wo es hin muss. Muss an die Armen und das war's. Ja? Insofern dieses Ritual. Weil wir waren, Bismillah, Alhamdulillah, Ussalatu wa Rasulullah, wir waren stehen geblieben bei der Geschichte mit Hulais. Wir haben gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste, dass sein Volk ein Volk ist, das dieses Ritual von Kamelen in diesem Zustand hoch in Ehren hält. Und dass es für sein Volk etwas Besonderes war. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach nur gesagt, bitte lass die Kamele erscheinen, dass er das sehen kann, dass wir Leute sind, die das ebenfalls in Ehren halten, diese Rituale, sodass er uns gegenüber gut gesinnt ist. Ja, das heißt einfach, dass man ausnutzt eine gute Eigenschaft des anderen. Und Hulais ging dann einfach zu Quraysh zurück, als er das gesehen hat. Er hat diese Kamele gesehen, das sind Leute, die wollen etwas machen, was gut ist. Warum soll ich mit denen verhandeln? Lass sie doch Hajj machen, lass sie Umrah doch machen. Warum soll ich ihnen verweigern? Insofern ging er zu seinen Leuten zurück. Und dann hat er gesagt, رَأَيْتُ الْبُدْنَا قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ. Er hat gesagt, ich habe gesehen, dass die Kamele, man hat ihnen Halsketten angelegt und sie wurden gebrandmarkt. Ich bin der Meinung, dass man sie nicht vom Haus abhalten sollte. Daraufhin sagten die Quraysh zu ihm, setz dich hin, du bist ein Beduine, du hast keine Ahnung. Das heißt, sie haben erkannt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich diese Eigenschaft von ihm hat ausgenutzt. Danach hat die Quraysh eine weitere Person geschickt, Mikras ibn Hafs, und zuletzt oder mit ihm Suhail ibn Amr. Und der Name Suhail kommt vom arabischen Wort Sahl. Und Sahl bedeutet einfach. Und Suhail ist eine Verniedlichung von Einfachheit. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Allah hat eure Angelegenheit vereinfacht. Und er sagte auch sallallahu alaihi wasallam, die Tatsache, dass sie Suhail geschickt haben, weist darauf hin, dass sie Gutes wollen. Und die Quraysh haben zu Suhail gesagt, Suhail ibn Amr, sie haben zu ihm gesagt, verhandle mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber dein Ziel muss es sein, dass sie in diesem Jahr nach Hause kehren, ohne eine Umrah durchgeführt zu haben. Das ist auch, wenn du irgendwas Sachen eingehst, aber Ziel muss sein, sie sollen bitte nach Medina zurück und sie sollen keine Umrah vollziehen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam lange mit ihm verhandelt und das Ergebnis davon war der Friedensvertrag. Und der Friedensvertrag, als sie sich dann geeinigt haben und es aufschreiben haben lassen wollen, gab es ein paar Konflikte und die haben sich ereignet schon beim ersten Satz. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte diesem Vertrag etwas Islamisches natürlich geben. Und so wollte er, dass Suhail ibn Amr, so hat er von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu verlangt, zu schreiben, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Daraufhin sagte Suhail, was Ar-Rahman angeht, so weiß ich nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, was ist Ar-Rahman. Aber du kannst schreiben, O Allah, in deinem Namen. Auf Arabisch, Bismikallahum. Denn Ar-Rahman gehört zu einem der Namen Allahs, subhanahu wa ta'ala, durch die er sich im Koran al-Karim offenbart hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht lange rumgemacht bei solchen Kleinigkeiten. Ob da steht in deinem Namen, O Allah, oder im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. An solchen Sachen soll man sich nicht aufhängen. Denn es geht um den Friedensvertrag und das ist das eigentliche Ziel. Bismillah, inshallah, könnt ihr Geschwister mich wieder hören. Ich wiederhole nochmal das Letzte, was wir gesagt haben. Es war ganz einfach, dass am Anfang, also die haben sich dann auf den Friedensvertrag mit Suhail ibn Amr geeinigt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte von Ali ibn Abi Talib, dass er den Brief beginnt mit Bismillahirrahmanirrahim. Und der Suhail hat gesagt, Ar-Rahman kennen wir nicht, das wollen wir nicht aufschreiben, wir schreiben stattdessen O Allah, in deinem Namen. Bismikallahum. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, wie gesagt, sich da nicht lange mit aufgehalten, weil es vollkommen egal ist, ob jetzt Ar-Rahman erwähnt wird oder nicht Ar-Rahman erwähnt. Allah ist Ar-Rahman, ob sie wollen oder nicht. Aber wichtig ist, dass der Friedensvertrag zustande kommt und dass man dieses Ziel vor Augen hält. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Uktub bismikallah. O Ali, schreib einfach im Namen, O Allah, in deinem Namen. Hada ma qada alayhi Muhammadun Rasulullah. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, schreib also weiter, O Allah, in deinem Namen. Auf folgende Sachen haben sich Muhammad, der Gesandte Allahs, und daraufhin hat Suhail wieder unterbrochen und gesagt, bei Allah, wenn wir wüssten, dass du der Gesandte Allahs bist, dann würden wir dich nicht vom Haus Allahs abhalten. Und wir hätten dich auch nicht bekämpft. Deswegen schreib Muhammad, der Sohn von Abdullah. Und auch hier sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Wallahi inni la Rasulullah wa in kadhabtumuni. Ich schwöre bei Allah, ich bin der Gesandte Allahs, auch wenn ihr mich der Lüge bezichtigt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Uktub Muhammad ibn Abdullah. Schreib auf, O Ali, Muhammad, der Sohn von Abdullah. Auch das ist eine Sache, vollkommen irrelevant für den Friedensvertrag, ob man jetzt sagt, Muhammad, der Gesandte Allahs, oder Muhammad, der Sohn von Abdullah. Und sie haben sich geeinigt auf was? Dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat der Prophet dann diktiert zu Ali und haben gesagt, schreib auf, dass ihr uns erlaubt, das Haus zu besuchen und Tawaf zu machen. Und daraufhin sagte Suhail, wieder zum dritten Mal unterbricht er ihn und sagte, bei Allah, wir erlauben nicht, dass die Beduinen darüber sprechen werden und nicht, dass die Beduinen sagen werden, dass wir in die Enge gedrückt worden sind. Insofern wollten sie sich ihren Ruf bewahren und sie wollten eben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Leute vom Haus abgehalten werden. Und dann hat er gesagt, ihr könnt das aber machen im darauf folgenden Jahr und nicht in diesem Jahr. Und dann sagte Suhail, und natürlich diese Angelegenheit ging auch nicht so schnell, weil Ali ibn Abi Talib hat sich auch erstmal geweigert. Weil er hatte geschrieben gehabt, Muhammadun Rasulullah. Und dann hat der Prophet s.a.w. gesagt, er soll das wieder wegwischen. Und Ali hat gesagt, ich wische das nicht wieder weg. Und dann hat der Prophet s.a.w. gesagt, zeig mir die Stelle, wo es steht. Und dann hat er drauf gezeigt und hat der Prophet s.a.w. es selbst weggewischt. Ja? Und insofern hier zeigt sich, dass nicht jede Umsetzung der Anordnung Allahs oder seines Gesandten, besser gesagt in diesem Fall, bedeutet Ungehorsamkeit. Weil auch als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr gesagt hat, bleib vorne und bete weiter. Und Abu Bakr hat gesagt, nein, wie soll ich mich vor dem Gesandten hinstellen, hat sich dann in die Reihe gestellt. Und dann, das ist auch keine Ungehorsamkeit, weil das ist Anstand in diesem Fall. Ja? Insofern nennt man das Anstand. Oder wie zum Beispiel eine Person will einer anderen Person eine Ehre erweisen, will ihm was helfen. Und dann sagt die andere Person, du willst deinem Vater zu euch etwas helfen. Und der Vater sagt, nein, dann brauchst du nicht, setz dich ruhig hin und du machst es trotzdem, hilfst ihm trotzdem, dann ist es eine Art Anstand ihm gegenüber, auch wenn du nicht das machst, was er eigentlich von dir verlangt hat. Insofern haben sie sich auf das geeinigt, erst einmal, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht in diesem Jahr die Umrah verrichten darf, sondern im darauf folgenden Jahr. Zweitens, Suhail sagte, und ebenfalls jede Person, die von uns zu dir kommt, musst du wieder zu uns zurückschicken, selbst wenn sie deine Religion hat. Das war die Forderung von Suhail. Das heißt, selbst wenn eine Person, die Muschrik ist, den Islam annimmt aus Mekka und dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam flieht und auswandert, um beim Propheten zu leben dort, hat er verlangt zu Heil, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Person wieder zurückschickt nach Mekka, auch wenn er Muslim ist. Okay? Und die Frage ist jetzt, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Bedingung akzeptiert oder nicht. Weil, wenn eine Person, die geflohen ist vor seinem eigenen Volk. Das heißt, stellt euch vor, eine Person, die aufgrund ihres Glaubens in die Enge getrieben wird, aufgrund ihres Glaubens gequält wird, aufgrund ihres Glaubens verfolgt wird, flieht. Und dann verlangen sie, dass er zurückkehrt. Was meint ihr, was diese Person mit ihr passieren wird? Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass diese Person den Glauben wieder verlässt. Weil diese Verfolgung, die man auf sich nehmen muss, dann nicht jede Person kann dieser Sache standhalten. Und deswegen ist die Frage, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Bedingung akzeptiert hat oder ob er gesagt hat, ich nehme es in Kauf, dass manche Muslime dieser Verführung verfallen, weil das Ziel, was ich mir erhoffen werde durch diesen Friedensvertrag, ist größer als der Verlust von einem oder zwei Personen. Ja, und das ist die Sache, die Frage werden wir inshallah beim nächsten Mal beantworten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.